Gottlieb Daimler erwirbt ein Grundstück mit stillgelegten Werkstätten einer Verniklungsanstalt auf dem Cannstatter Seelberg und erweitert seinen Versuchsbetrieb zu einer ersten kleinen Fabrikationsanlage. 23 Arbeiter stellt er ein, die fortan Motoren und selbstfahrende Vehikel produzieren sollen. Kaum einer von ihnen ist vom Fach. Wie auch. Daimlers Motor ist der erste in Serie gefertigte Viertaktbenziner der Welt. Sein Reitrad, das erste Motorrad und Autos hat man, außer bei gelegentlichen Probefahrten zu Cannstatt und Mannheim, noch nie gesehen. Das erste Automobil, die Américaine, war eine gewöhnliche Kutsche mit nachträglich eingebautem Motor. Ein echtes Auto aber kann und muss anders konstruiert sein. Wilhelm Maybach baut einen Zweizylinder mit 2 PS Leistung und konstruiert das Fahrzeug um den Motor herum. Die Motorleistung lässt sich so besser nutzen. Auch Bedienung und Steuerung werden zweckdienlicher gestaltet. Und dennoch ist das Aussehen des Stahlradwagens, so sein offizieller Name, stark an das der Kutschen jener Tage angelehnt. Die Gestaltung von Automobilen wird in manchen Details noch fast 100 Jahre an ihre Vorfahren erinnern. Bis in die 60er Jahre des 20. Jahrhunderts entstehen Modellreihen unterschiedlicher Hersteller mit Rudimenten eines Trittbretts an den Seitentüren. Während Wilhelm Maybach das erste echte vierrädrige Automobil mit Viertaktmotor baut, vollendet Gottlieb Daimler seine Vision der allumfassenden Motorisierung. Am 10. August 1888 steigt das Luftschiff System Baumgarten-Wölfert aus dem Hof der Daimlerschen Fabrik in Cannstatt auf und landet gut 4 Kilometer entfernt in Kornwestheim. Daimlers Motoren haben die Elemente erobert. Damit ist jedoch lediglich der erste Teil der großen Vision erfüllt. Von nun an geht es darum, das Stadium der Prototypen zu verlassen und die Fabrikationsreife zu optimieren. Gleichzeitig lässt der Tüftler aus Cannstatt keine Gelegenheit aus, die fast universelle Einsatzbereitschaft seiner Motoren zu demonstrieren. Bald schon sind erste Straßenbahnen, Feuerwehrspritzen und Lokomobile damit ausgestattet. Er weiß genau, dass noch nicht das Automobil, sondern der Motor an sich die große Innovation und das aussichtsreiche Geschäft darstellt. Und so sucht er neben den vielseitigen Einsatzmöglichkeiten auch potenzielle neue Absatzmärkte. Dazu muss er ins Ausland. In die Metropolen Wien, Paris und New York, wo man bereits auf ihn und seine Motoren wartet. Einmal erfunden und als funktionstüchtig erwiesen, gelingt es jetzt nämlich einer ganzen Reihe innovativer Geister und geschäftstüchtiger Experten, interessante und lukrative Möglichkeiten für den Einsatz von Motoren zu finden. In Frankreich erweist sich Edouard Sarrazin, ein alter Bekannter aus deutscher Tagen, schnell als verlässlicher und freundschaftlich verbundener Partner. Monsieur Sarrazin erwirbt das französische Patent für Daimlers Motor und vertreibt ihn erfolgreich, nicht zuletzt für eine bald entstehende Automanufaktur. Frankreich ist aufgrund seiner bereits gut ausgebauten Straßen und der hohen Exklusivität, die ein Automobil seinen Besitzern verschafft, prädestiniert für eine rasche Verbreitung. In einem Zeitungsartikel über einen Peugeot-Wagen heißt es im Jahr 1890: Unter den an dieser Stelle veröffentlichten Nachrichten findet man einige Artikel über das Fahren mit Dampf und Elektrizität. Aber die meisten Leser wissen nicht, dass man wirklich bereits mit Erdöl fährt. Das Erdöl-Velociped ist besser. Der verwendete Motor ist Daimlersche Bauart und kommt aus den Werkstätten von Panard und Levasseur. Er hat die Kraft eines Pferdes und wiegt ca. 60 Kilogramm. Er besteht aus Zylinder und Kolben, durch die ein und dieselbe Kurbelwelle mit einer Geschwindigkeit von 600 Umdrehungen pro Minute betrieben wird. Die innere Zündung erfolgt durch 2 Platinröhren, die durch 2 Bunsenbrenner bis zur Rotglut erhitzt werden. Die Bunsenbrenner werden ebenfalls mit Erdöl gespeist. Die Höchstgeschwindigkeit des Velozipeds in der Ebene beträgt 20 Stundenkilometer. Sein Steigvermögen beträgt 10%, doch beträgt dann seine Geschwindigkeit nur 5 Stundenkilometer. Die komplizierte Bauweise und die Sorgfalt, mit der bei der Konstruktion dieses Vierradfahrzeuges vorgegangen wurde, rechtfertigt seinen außergewöhnlich hohen Preis von 3.000 bis 4.000 Franc. In Wien kann Eduard Behrens, ein weiterer alter Bekannter aus deutscher Tagen, für den Vertrieb und die Herstellung gewonnen werden. Das Militär ordert einen 5-Tonnen-Lastwagen mit 10 PS-Motor. Und bald darauf nimmt die österreichische Daimler Motoren-Kommanditgesellschaft die Produktion auf. In Amerika ist es William Steinway, der das Potenzial von Daimlers Erfindung schnell erkennt. Steinway ist zu diesem Zeitpunkt bereits der bekannteste und erfolgreichste Klavier- und Konzertflügelbauer der Welt. Nahezu alle großen Komponisten und Solisten bevorzugen Instrumente des Hauses Steinway & Sons. Johannes Brahms, Franz Liszt, Gustav Mahler, Richard Wagner, Camille Saint-Saëns. William Steinway übernimmt die Generalvertretung der Daimler Motoren für Amerika. Doch ausgerechnet das Land der unbegrenzten Möglichkeiten erweist sich als schwieriges Pflaster. Bereits 1879 hat der Erfinder George B. Selden ein Patent auf eine Road Engine beantragt. Ein motorgetriebenes Fahrzeug für die Straße. Da Selden auch Rechtsanwalt ist, weiß er seinen Prototypen so weitläufig zu beschreiben, dass sein Patent viele Jahre, bis 1911, die zielgerichtete Entwicklung einer amerikanischen Automobilindustrie behindert, obwohl sein Fahrzeug nie in Produktion geht. Daheim in Cannstatt hingegen stehen die Zeichen bereits seit 1887 auf Expansion. Die ersten regelmäßigen Kunden für Daimler-Motoren finden sich im Hamburger Hafen. Räder rüsten Hafenbarkassen, Festmacher und kleine Fährboote in großer Stückzahl damit aus. Autos hingegen verkaufen sich in Deutschland noch schleppend. Zu schleppend für das kleine Unternehmen. Realistisch betrachtet muss man sogar von Absatzschwierigkeiten sprechen und so will der große finanzielle Erfolg sich vorerst nicht einstellen. In dieser Zeit erkrankt Emma Daimler so schwer, dass Schlimmes zu befürchten steht. Besorgt beraten die Eheleute über die Zukunft. Mit Blick auf die Kinder rät Emma Daimler, das Angebot zur Gründung einer Aktiengesellschaft anzunehmen. Ihr Mann verhandelt bereits seit einiger Zeit darüber. Die ehemalige Versuchswerkstatt des Visionärs ist mittlerweile nämlich ins Blickfeld von Investoren geraten. Dem Ratschlag seiner Frau folgend, stimmt er im März 1890 der Gründung der Daimler Motorengesellschaft zu. Teilhaber sind mit je einem Drittel Kommerzialrat Max Duttenhofer, Generaldirektor der Köln-Rottweiler Pulverfabriken, und Wilhelm Lorenz, Vorstand einer Patronenfabrik in Karlsruhe. 4 Monate nach Gründung der Gesellschaft verstirbt Emma Daimler. 4 weitere Monate später, am 28. November, wird der Gesellschaftervertrag zwischen Daimler, Duttenhofer und Lorenz notariell beglaubigt. Er bildet die Basis für Gottlieb Daimlers von nun an allmählich, aber unaufhaltsam heraufziehendes Verhängnis. Als juristisch kunstvoll gebaute Falle wird dieser Vertrag ihn in wenigen Jahren fast um sein Lebenswerk bringen und nur Hilfe von außen verhindert das Schlimmste. Die beiden Mitgesellschafter formulieren Passagen des Vertrags so, dass er die darin versteckte Tücke nicht wirklich durchschaut. Unwohl ist ihm dabei zwar, doch als er Umformulierungen fordert, setzt man ihn unter Druck. Entweder er unterschreibt innerhalb der nächsten 24 Stunden oder die Gründung der Gesellschaft kommt nicht zustande. Zusätzlich beruhigt man ihn mit mündlichen Zusagen, an die sich jedoch, kaum ist die Tinte unter dem Vertrag trocken, niemand mehr zu erinnern vermag. Als Gottlieb Daimler erkennt, was genau er da unterschrieben hat, ist es zu spät. Viel zu billig hat er seine Fabrikationsanlagen, seine Vorarbeiten, seine Erfahrung, seine laufenden Entwicklungen und all seine Patente verkauft. Noch schmerzlicher als diese Übervorteilung aber wird sich in den kommenden Jahren erweisen, dass der Vertrag nicht ihn, sondern den Teilhaber Max Duttenhofer zum eigentlich mächtigen Mann und letztendlich souveränen Entscheider bestimmt. Im Vertrauen auf die guten Versprechungen habe ich unterschrieben und Ihnen die Macht gelassen. Jetzt sehe ich, dass ich getäuscht bin. Daimler kann in seinem eigenen Unternehmen schon bald nicht mehr das tun, was er für richtig hält. Maybach nicht das, was getan werden muss. Immer neue Ränkespiele sorgen für eine immer größer werdende Verzweiflung der beiden. Schließlich verlässt Wilhelm Maybach die DMG, um sich wieder sinnvollen Aufgaben widmen zu können. Duttenhofer und Lorenz erhöhen derweil den Druck auf Daimler weiter. Sie wollen, ganz im Sinne der Zeit, das Unternehmen mit der Deutz AG verschmelzen und auf diesem Wege ein Monopol für Verbrennungsmotoren errichten. Ihr Interesse gilt allein der Profitmaximierung. Doch Daimler stellt sich quer. Er will seine Vorstellungen weiterentwickeln und in die Tat umsetzen, was sich immer mehr als unmöglich herausstellt. Nicht zuletzt, weil Maybach fort ist und der von Lorenz und Duttenhofer bestimmte Nachfolger von Verbrennungsmotoren nur wenig versteht. Sie, Duttenhofer, werden niemals nach meiner Pfeife tanzen und ich tanze niemals nach der ihrigen. Die Pläne und der Eigensinn ihres Mitgesellschafters werden den beiden Geschäftsleuten zusehends lästig. Unverständlich sind sie ihnen seit je. Es geht ihnen auf die Nerven, dass Daimler stets weiterentwickeln und perfektionieren will, um dann erneut weiterzuentwickeln und immer erst zufrieden ist, wenn er das Optimum erreicht hat. In souveräner Unterschätzung meiner eigenen Arbeit und nur das eigene Kapital gelten lassend, sofort die Gewalt an sich zu reißen begannen, kostspielige und unzweckmäßige Bauten ausführten, in schülerhafter Weise experimentierten, ein ganzes Heer von persönlichen Günstlingen mit hohen Gehältern, absoluter Geschäftsuntüchtigkeit als Beamte der Gesellschaft anstellten und diese Schulden machen ließen, die in gar keinem Verhältnis zum Aktienkapital und zu dem Zwecke des auf die stetige Weiterentwicklung berechneten Unternehmens standen. Weil Daimler stur bleibt und sich absolut nicht bereit findet, auf den Kurs seiner Teilhaber einzuschwenken, beschließen sie, ihn aus dem Unternehmen herauszudrängen. Diese Entscheidung ist in ihren Augen nur folgerichtig. Als Geschäftsleute sind sie der geldgebenden Bank mehr verbunden als den Visionen ihres Partners. Sie sehen ihre Aufgabe, nicht ungewöhnlich für Geschäftsleute, in erster Linie darin, für gute Gewinne zu sorgen. Allzu viel Forschung scheint da unnötig und lenkt vom eigentlichen Unternehmenszweck nur ab. Die Ideen, denen Gottlieb Daimler folgt, sind ihnen tatsächlich wesensfremd. Als die Bank plötzlich und unerwartet eine Kreditrückzahlung einfordert, verweigern die Geschäftsführer den Ausgleich. Stattdessen drohen sie, einen Konkurs des Unternehmens herbeizuführen, wenn Daimler sich nicht einverstanden erklärt, seine Anteile an sie zu verkaufen. Als Bankrotteur dazustehen aber wäre für den gewissenhaften Schwaben eine so schlimme und schmachvolle Demütigung, dass er dem bitteren Ultimatum eingeschüchtert zustimmt. Ihr Hunde, die ihr euch mit eurem Patriotismus brüstet, als ob nur ihr das Wohl des Volkes und Vaterlandes wolltet. Ihr seid schuld, dass meine Sache verloren geht, dass meine Arbeit und Sorgen alle umsonst und mein Geld verloren gegangen ist.